tausend Zoll von jemals gesehen. Ein Wesen der Fabel, ein Phänomen. Das Mannlamm hat er sich dran gemacht, der Traum seiner Kindheit war nie verblasst. Mit Dächer aus Gold, ein Mönch im Gebet, fremd und vertraut erschien ihm Tibet. War klar, für riesige Berge erschienen blau und nah. Doch danach, als es dann geschah, vielleicht der Wind und ein furchtbarer Schrei. Ein hängender Gletscher bricht in zwei, verschlingt die Gefährten. Und